Zum 10. Jahrestag des Besuches von Genossen Kim Jong-il in verschiedenen Einheiten des Bezirkes Südhamgyong fanden in mehreren Fabriken und Werken des Bezirkes Gedenkveranstaltungen statt. Auf den Veranstaltungen, an denen die Funktionäre und Belegschaften der betreffenden Einheiten teilnahmen, gab es die Gedenkreferate. Die Referenten hoben hervor, im August 1996-2007 habe Genosse Kim Jong-il trotz des schwülen Wetters mehrere Tage lang die Arbeiten verschiedener Einheiten, wie des Vereinigten Villalon-Werkes 8. Februar, des Vereinigten Maschinenwerkes Yongsong, des Vereinigten Düngemittelwerkes Hungnam, des Erzbaumaschinenwerkes Danzon, des Hüttenwerkes Danzon, des Holzproduktenwerkes Hamhung und des kriegsversehrten Betriebes für Plastikgebrauchsgüter Hamhung vor Ort angeleitet. Der historische Besuch von Genossen Kim Jong-il sei ein bedeutender Anlass dazu geworden, bei der Entwicklung der Chemie, der Maschinenbau und der Kohlenindustrie und der Verbesserung des Volkslebens eine revolutionäre Wende herbeizuführen. Alle Funktionäre und Werktätigen sollen in diesem Jahr das von größter Bedeutung für die Erfüllung der Fünfjahresstrategie für staatliche Wirtschaftsentwicklung sei, im festen Zusammenschluss um Genossen Kim Jong-un mit der großen Triebkraft der Selbsthilfe und eigenen Stärkung die Flamme der Schaffung des Malema-Tempos heftig lodern lassen.